Gemeinsam sind wir unausstehlich. Wann und wo auch immer dieser Spruch entstand, der seitdem für mindestens ein Kinderbuch, ein Frauenbuch und ein politisches Buch kommerziell ausgeschlachtet wurde, er kennzeichnete ein Lebensgefühl. Wir, die Gemeinschaft szeniger Menschen, sind anders als ihr, die Spießer. Und ihr könnt an uns nicht ausstehen, worauf wir stolz sind. Das war das Gemeinschaftsgefühl der Szene, wie sich die bunte und disparate Vielfalt alternativer Weisen des Lebens, Arbeitens und Genießens seit den 1970er Jahren nannte. Die Bewegung war, wie jede Bewegung, die diesen Namen verdient, eine, die vom Erleben in der Gruppe lebte. In der alten Arbeiterbewegung hatte es geheißen, die Reihen fest geschlossen. Die rebellischen Studenten hakten sich bei ihren Demonstrationen an den Armen locker unter und trabten im Laufschritt, Ho, Ho, Ho Chi Minh, skandierend durch die Straßen. Undenkbar, dass zu dieser Zeit eine Fußballnationalmannschaft im Kreis gestanden und die Arme einander über die Schulter gelegt, wir sind ein Team, gebrüllt hätte. Dazu brauchte es erst einmal die APO. Zu ihrer Zeit stand die Karriere des Begriffs Teamgeist noch bevor. Teams waren die Helden der Alternativkultur. Die einen backten Brot miteinander, die anderen bauten in ihrer Landkommune Gemüse an, die einen eröffneten eine Töpferei, die anderen gründeten ein ökologisches Forschungsinstitut. Sie alle lebten oder arbeiteten in Projekten, Wohn-, Arbeits-, Kultur- und Sozialprojekten. Im Team trug jeder Verantwortung in der Gruppe und für die Gruppe, ohne sich von den anderen verantwortlich gemacht zu fühlen. Der Geist des gemeinsamen Arbeitens, so die neue psychologische Sichtweise, sollte von innen kommen, aus Selbstmotivation, nicht aus Fremdmotivation, aus innerem Wunsch statt aus äußerer Belohnung. Daher war die materielle Gratifikation weniger entscheidend als die seelische Zufriedenheit und die Stimmung. Das Erlebnis zählte mehr als das Ergebnis. Auch das kam im Fußball an. Bei der Weltmeisterschaft 2006 erkoren die Deutschen ihr Team kurzum zum Weltmeister der Herzen, nachdem es nicht das Finale erreicht hatte. Die Mannschaft hatte das Bedürfnis, gemeinsam Großartiges zu erleben, trefflich bedient. Das Teamerleben allerdings, das weiß die Wirtschaft, ist selbst ein Faktor der Effizienz. Teamgeist.de ist eine Internetseite zur Schulung von Führungskräften. In der Wirtschaft sollen Projektteams die Unternehmen davor bewahren, zu erstarren. Sie gelten heute als Motor für den schnellen, stetigen Wandel. Der Soziologe Ulrich Bröckling kommentiert das so: Die erklärtermaßen antikapitalistischen Sozialexperimente erwiesen sich wider Willen als Schulen unternehmerischer Tugenden. Eine Tugend heißt, sich im Team schnell auf andere Menschen einstellen. Teamgeist in der Wirtschaft bedeutet flache Hierarchie, miteinander reden, Verständnis füreinander haben, sich gegenseitig unterstützen. In einer Schulungsanleitung heißt es, fördern Sie Aktivitäten auf Beziehungsebene, als hätte man bei einer psychosomatischen Klinik abgeschrieben. Nur eine kleine Bedeutungsverschiebung hat stattgefunden. Statt unausstehlich sind wir gemeinsam unwiderstehlich.